Meine Zuhörer, oft wurde schon bemerkt, dass sich in Strawinskys 1911 entstandenem Ballett Petruschka etwas wie eine Revolution gegen die Décadence ereignet, gegen Scheinbeseelung, gegen den Narzissmus der Gefühle, gegen die ganze Palette immer differenzierter, dargestellter, ästhetischer Empfindungen. Und zwar, wie Adorno schrieb, mit dem Unterton provokativer Freude des der Differenzierung Müden. Aber ist solche Polemik gegen die Kultivierung des Subjektiven, wie sie sich ja zweifellos beim jungen Strawinsky zeigt, wirklich schon alles, was uns aus dem Klang des Werks entgegentritt? Mag immer sich die Zuhörerschaft von 1911 am Barbarischen dieses Stücks delektiert haben. Wir hören heute nicht nur Negation oder Polemik, sondern durch sie hindurch den Durchbruch eines neuen Klangs, die Ahnung einer Utopie. Nach Ernst Bloch gehört der Jahrmarkt zu den Spiegelungen von Wunschbildern, wie er auch ihr Gegenteil projiziert. Zwischen Brautbett und Bahre, sagt er, ist alles hier möglich. Puppen werden lebendig, Zauberer durchbrechen die Gesetze der Natur. Die Grenzen zwischen Leben und Tod werden gleichsam transparent. Spiegel von Utopie ist auch jene Aufhebung aller Hierarchie, wie sie ein Jahrmarkt erzeugt. Hoch und niedrig, groß und klein, verschmelzen zu einem anarchischen Miteinander. Und alle scheinen sich in kindliche Zuschauer zu verwandeln, leidenschaftlich beteiligt und mitleidslos zusehend, katastrophensüchtig und hoffnungsvoll in einem. Der Einzelne, gut oder böse, rührend oder skurril, ist nur winziger Teil der riesigen Kraft des Kollektivs. Das eben hat Strawinsky gehört und es in Musik verwandelt. Und redlich zeigt sich der musikalische Ausdruck darin, dass offen bleibt, ob diese Kraft unterwegs ist zum Verderben oder zum Heil. So gibt es ja auch musikalisch keine Hierarchie der Werte hier. Da ist einerseits der Sauerstoff, die schneidende Frische der urtümlichen Musik und dagegen die verbrauchte Atmosphäre des Leierkastens. Aber merkwürdig, auch die Drehorgel ist noch Quelle von Impulsen. Strawinsky verspottet sie und freut sich doch an ihren skurrilen Klangstereotypen. Grundklang des Werkes ist die Gleichzeitigkeit des musikalisch im klassischen Sinn eigentlich Unvereinbaren, konkret besonders im ersten und im vierten Bild. Darüber hinaus wirkt das ganze Werk wie ein imaginärer Klang, wie ein Kristall, das immer neue Flächen blitzend zeigt, gleichsam statisch, trotz der dramatischen Balletthandlung. Auch die Form im einzelnen Bild ist ganz von der Impression Jahrmarkt geprägt. Man sollte hier nicht das eine aus dem anderen, einen musikalischen Entwicklungsgang hier herauspräparieren wollen. Viel eher kreisen die musikalischen Figuren in unersättlich drehender Bewegung, wobei es zu Impulsen kommt, als würde eine Maschine umgeschaltet. Thank you. Auch die musikalischen Gegenstände der vier Bilder, ihre Themen, ziehen wie vom Karussell aus gesehen am Betrachter vorbei. Vermutlich wären manche Szenen austauschbar, denn diese Musik zieht eigentlich keine Konsequenzen, sagt nicht zuerst A, um dann B zu sagen. Das letzte Bild beginnt ähnlich wie das erste anfing und so gleicht eben auch das Ganze einer Rotation in wechselnden Geschwindigkeiten. Subjektiv vertieft ist das zweite Bild. Hier erzählt die Musik Geschichte, berichtet vom Leiden Petruschkas. Die Situation ist die folgende. Petruschka wird vom Schausteller und Zauberer in seine dunkle Zelle als Bestrafung für seinen Befreiungsversuch zurückgestoßen, resigniert und rebelliert in Zuckungen, versucht danach, die Ballerina zu umwerben, die sich ihm aber entzieht. Das Ende der Szene ist Wüten und Erschöpfung. Hören Sie hier das ganze zweite Bild, gespielt vom Columbia Symphony Orchester unter Igor Strawinsky. Das war das zweite Bild aus Strawinskys Ballett Petruschka, dirigiert vom Komponisten mit dem Columbia Symphonieorchester. Die ursprünglichen Skizzen dieser Musik intendierten übrigens ein Klavierkonzert. Und der Komponist selber bearbeitete später vom ersten Bild die Danse Russe, dann das ganze zweite und mit Ausnahme des Bärentanzes und der fragmentarischen Schlussszenen auch das vierte Bild für Klavier allein. Man hört diese überaus anspruchsvolle Klavierbearbeitung häufig von Pianisten, die sich allein durch die technische Bewältigung der enormen Schwierigkeiten bereits auf dem Gipfel der Interpretation angelangt wähnen. Regelmäßig klingt dann dieses Stück wie ein halsbrecherischer Klavierauszug, den man zwar scheu bewundern, aber als genuine Klaviermusik dennoch nicht besonders schätzen mag. Pollini macht aus dieser Bearbeitung ein authentisches Klavierstück, ein vollkommen selbstständiges Gegenüber zur Orchesterfassung. Hören Sie hier noch einmal zum Vergleich Strawinsky und das Columbia Symphonieorchester mit dem Beginn des zweiten Bildes. Nach einigen Takten Einleitung erscheinen dissonante Klarinettenfanfaren und darunter Hornrufe von depressivem Ausdruck. Ein Pianist hat gewiss nicht die koloristischen Möglichkeiten des Orchesters und verfügt nicht über seinen pluralistischen Klang. Umso mehr aber vermag der Klang des einzelnen Instruments, die Atmosphäre von Vereinsamung und Verlassenheit heraufzubeschwören, falls es eben von der Imagination eines Poeten wie Pollini bestimmt wird. Hören Sie, wie hier ein innerer Dialog des unglücklichen Petruschka, übrigens auch in den Pausen, erscheint. Wie jene Rufe etwa auf dem Klavier immer mehr ermatten und wie später eine überaus dramatische Auseinandersetzung von Aufbegehren und Resignation stattfindet. Hören Sie in der Folge dieser Szene den wiegenden Tanz, der Petruschkas aussichtsloses Werben spiegelt. Zunächst Rossbaut mit dem Konzertgebauorchester, der die Stelle sehr graziös, gavottenartig interpretiert. Thank you. Pollini charakterisiert nicht allein noch die winzigsten Details, sondern verfügt über ein Ausdrucksverlör, das nur sehr wenigen zu Gebote steht, das ganz passive wie intentionslose Spiel, das nicht klingt, als gestalte er den musikalischen Charakter, sondern als widerfahre ihm dieser Ausdruck gewissermaßen. Und gerade in dieser Passivität liegt der stärkste Ausdruck des Hoffnungslosen. In zwei einfachen Takten, die besonders im Gedächtnis haften, endet diese Episode. Strawinskys Pianist fasst sie eher sachlich auf. Pollini, wiederum in äußerster Einfachheit, fasst in diesen zwei Takten den ganzen vorherigen Inhalt dieser Szene gleichsam zusammen. Die Wut Petruschkas wirkt bei Strawinsky fast geräuschhaft. Das endliche Trompetensolo droht unterzugehen. Bei Pollini flutet und ebbt der Klang. Das Tremolo am Ende unserer Stelle, das auf dem Klavier so oft als Klavierauszug Notbehelf wirkt, klingt bei Pollini wie ein riesiger Totaltriller. Sei noch die Kombination des Ammentanzes mit der beherrschenden großen Volksliedmelodie hervorgehoben. Rosbaud wahrt auch hier seine schwebend leichte Diktion, sein Forte zieht niemals nach unten. Musik. Paulini, dessen Spiel hier wie auf zwei Klavieren anmutet, betont in der Folge dieser Stelle besonders die Quintklänge im Bass. So klingt es, als wenn in den Rhythmus dieses Hymnus der Takt von Gong- oder Glockenschlägen hineinschallt und gelegentlich das Metrum überlagert. Hören Sie nun Strawinskys Klavierbearbeitung dreier Sätze aus dem Petruschka-Ballett ganz. Man weiß bei dieser Aufnahme nicht, was man mehr bewundern soll. Die stupende Virtuosität oder das vollkommene Aufgehen dieser manuellen Meisterschaft im Ausdruck der Musik. Denn darin gewinnt ja die Technik ihre Kulmination, dass sie vollständig in der musikalischen Beseelung verschwindet. Bei Paulini ist nichts Selbstzweck, nicht sein Rhythmus, der auf der Grenze des Marionetten und des lebendigen Tanzes so merkwürdig balanciert, und nicht sein Klang, der nirgends kulinarisch wird, sondern alle Situationen scharf charakterisiert. Wenn die Stück sonst gespielt wird, denkt man zuweilen, dass der Pianist die Farben des Orchesters imitieren müsse. Hier scheint es mir eher umgekehrt. Dieses Spiel ist geeignet, die Dirigenten zu inspirieren. Thank you. Thank you. Das war Strawinskys Klavierbearbeitung von drei Sätzen aus Petruschka, gespielt von Maurizio Pollini. Strawinsky ließ im vierten Bild, außer dem Ballettschluss, bei der Klavierbearbeitung eine Szene aus, in der der Bauer mit dem Bären erscheint, wohl weil der groteske Klang der wie verstimmten Bläser auf dem Klavier kaum nachzuahmen ist. Wahrscheinlich stellt sich hier dem Dirigenten das Problem, wie weit er in der Persiflage gehen will. Rosbaud möchte die Szene musikalisch integrieren und einen allzu deutlichen Verismus vermeiden. Levine dagegen fürchtet die groteske Wirkung nicht nur nicht, sondern sucht sie. Die Tuba-Klänge sind störend und handgreiflich komisch. Und auch die letzten vier kurzen Szenen, der Kampf des Mohren mit Petruschka, Petruschkas Tod, das Erscheinen der Polizei und das Heraufkommen von Petruschkas Geist, erscheinen nicht in der Klavierfassung. Sie sind ja als rein musikalischer Abschluss des Ganzen eher unwirksam, gehören indessen zu den klanglich differenziertesten Partien. Rosbaud beeindruckt besonders in der zweiten, der Todesszene. Strawinsky, der in diesem Werk doch so aus dem Vollen schöpfte, zeigt sich hier als Meister eines Understatements. Unversehens gerät seine Musik an dieser Stelle in die Nähe der frühen Webernschen Orchesterstücke. Rosbaud lässt die wenigen Noten des Violinsolos mit intensivem, in sich gekehrtem Ausdruck spielen, Symbol eines Lebens, dem alle Entfaltung versagt wurde. Obwohl Strawinsky ausdrücklich einen Konzertschluss entsprechend der Klavierfassung komponiert hat, werden heute meistens die letzten Szenen doch auch im Konzert gespielt. Sie ziehen dann wie ein Spuk vorbei und stellen so ein doch weit besseres, nämlich offenes Ende dieses so merkwürdigen Märchens dar, als es ein virtuoser Abschluss irgend vermöchte. Hören Sie nun als Abschluss der Sendung einen Teil des Werkes vom Columbia Symphonieorchester unter Igor Strawinsky. Es gibt vielleicht noch spektakulärere Einspielungen, aber Strawinskys Interpretationsstil, der so überaus sachlich und fantasievoll zugleich ist, soll hier das letzte Wort haben. Seine Darstellung hält eine Balance zwischen Kammermusik und Orchesterklang. Das ganze Werk ist bei ihm durchpulst von Enthusiasmus. Seine Aufführung ist alles andere als dogmatisch. Temperament und Engagement lassen ihn zuweilen das Tempo verändern. Jedenfalls geht er souverän mit seinen eigenen Vorschriften um.